Die Hochzeiter. Der Prediger sollte Recht behalten. Anderthalb Jahre später, zu der Zeit, als im Peerhobstel der Hafer geschnitten wurde, kam das tillische Heer unter die Sense des Schwedenkönigs. Es dauerte nicht lange und die Botschaft davon kam bis in das Bruch. Der Wulfsbauer hatte sie in Burgdorf vernommen, wo er zu tun hatte. »Junge«, sagte Tedel zu Bollenatze, »heute sind wir aber geritten, als ob der böse Feind hinter uns war«, so ging das. 3 Tage darauf war Erntedankfest auf dem neuen Hofe. Noch kein Mal war die Kanzel so schön mit Heidkränzen und Blumen ausgeschmückt gewesen. Und noch niemals hatten die Leute so helle Augen gehabt, seitdem sie im Bruche leben mussten. Und es war ihnen, als ob der Himmel noch nicht einmal so blank gewesen war. Aber eine solche Predigt, wie sie an dem Tage zu hören bekamen, hatten sie noch nie erlebt. Die Bauern rissen die Augen auf. Das war doch etwas anderes, als ihnen der alte Pastor in Wetmar bieten konnte. Das war wie eine Posaune des jüngsten Gerichtes und dann auch wieder, als wenn ein Engel Gottes zu ihnen redete. Und wenn ihnen eins an der Predigt nicht gefiel, so war es, dass sie sie unter freiem Himmel anhören mussten. »Tja«, sagte der alte Horstmann, »eine Kirche, die müssen wir haben. Das steht bei mir fest. Und wenn auch kein Turm daran ist und sie auch man aus Balken und Ortstein ist, ist doch etwas anderes, als wenn die Hähne mitsingen und die Hunde mitten in die Predigt blaffen. Das ist meine Meinung und dabei bleibe ich.« Die anderen dachten nicht anders und so trugen sie dem Prediger das vor. »Meine lieben Kinder«, sagte er, und kein einer grinste, als der junge Mann so zu ihnen sprach, »das war schon immer mein herzlichster Wunsch, doch wollte ich euch nicht die Last zumuten. Aber da ihr selber damit ankommt, so sage ich nur, der Herr lohne euch und euren Kindern und Kindeskindern die Freude, die ihr mir damit gemacht habt.« Es ging nicht ganz so schnell mit dem Bau, denn die Feldarbeit durfte darüber nicht liegen bleiben. Und zudem mussten die jungen Leute mehr als einmal aufsitzen und über die Heide reiten, wenn das Horn rief oder der bunte Stock umging. Es wurde auch keine stolze Kirche, sondern mehr eine Kapelle, aber fest genug waren die Ortseinwände und dicht genug das Dach aus Eichenbalken, und in dem hölzernen Glockenturm, der dabei stand, hing zwar bloß eine ganz kleine Glocke, denn viel weiter, als man sie auf jedem Hofe hören konnte, sollte sie nicht zu vernehmen sein. Denn es wurde schlimmer und schlimmer von Tag zu Tag. Seitdem der Herzog schwedisch geworden war, schickte der Kaiser ihm einen Bullenbeißer nach dem anderen ins Land, und es war kein Ende der Not. Bislang waren die schwersten Wetter immer an dem Dorfe vorbeigezogen, aber bald schlug es dicht dabei ein. Die Pappenheimer stürmten Burgdorf, 1500 Bürger kamen dabei um und die anderen waren zu Bettlern geworden, denn was nicht geraubt wurde an Geld und Gut, das fraß das Feuer. Kaum war das vorüber, so kamen die waldsteinschen Bluthunde und die Burgdorfer mussten Haus und Hof im Stiche lassen und zusehen, wie sie in dem wilden Walde ihr Leben fristeten. Gräulich ging es jetzt im Lande her, so schlimm, dass die Leute am Leben verzagten und alle Zucht und Sitte aufhörte. Die Werwölfe bedachten sich nicht mehr lange, wenn der ganze Haufen von fremden, halb verhungerten Bauern angezogen kamen, sondern machten schnell die Finger krumm. 30 marode Brüder finken sie auf der Margetheide auf einmal und hingen sie an einem einzigen Galgen quer über den Dietweg, und der Anführer bekam ein Brett vor den Leib und darauf stand geschrieben: »Wir sind die Wölfe 3 × 100 und Elfe, wahret euch, wir bellen nicht, sondern beißen sogleich.« Davor verjagte sich eine Bande von 100 Mann, die unter dem grünen Johann des Weges kam, so sehr, dass sie unbesonnen umdrehte. Ihr Anführer wurde so geschimpft, weil er vom Kopf bis zu den Füßen grün gekleidet war. An seinen Händen backte mehr Blut als an denen aller Männer, die hinter ihm herzogen, und von denen ein jeder es doch reichlich wert war, von unten herauf lebendig gerädert zu werden. Er pflegte zu fluchen: »So wahr mir der Teufel, mein lieber Freund, helfe!« Das tat er auch, als er mit seiner Bande an dem Tage vor einem Tannenbusche lag und eine grässliche Schande machte. »Schöne Lumpenkerle seid ihr mir«, schimpfte er, »vor Männern wegzulaufen, die an ihren Hälsen hängen. Der Teufel, mein guter Freund, soll euch lotweise holen!« Die Pfeife fiel ihm aus der Hand, denn eine Stimme, von der keiner wusste, ist sie hier oder ist sie da, war zu hören. »Er steht hinter dir und holt dich, ehe dass die Sonne untergeht«, rief sie. Und dann kam ein Lachen hinterher, dass die Weibsleute schrien wie die Schweine, und Hals über Kopf sprangen die Männer auf und wankten durch die Heide. Der Wulfsbauer und Tedel mussten sich das Lachen verbeißen. Da waren nun an die 60 Kerle und an die 40 Weiber, und ein einziger alter Mann jug sie hin, wo er sie hinhaben wollte. »Ja, ich kann es noch zur Genüge«, sagte Uhlenvater, »und ich bin heilfroh, dass ich die Kunst diesem verrückten Tesel von Rabitze seinerzeit angelernt habe, womit er in Helmstedt in der Schenke den Leuten die Haare in die Hölle stellte.« Er hob den Finger hoch. »Sie blasen all! Na denn, bis nachher! Ich, alter Krüppel, kann euch dabei doch nicht weiterhelfen.« Der Oberobmann und Tedel drückten sich vorne in den Busch. An 4, 5 Stellen wurde geblasen, dann fiel ein Schuss. Die Weibsbilder schrien, und dann knallte es überall, und Wulf und Tedel sprangen von einem Machangel zum anderen, schossen, luden wieder, sprangen weiter und warteten, bis einer von der Bande herankam, zielten dann lange, und wenn es knallte, schlug er ein Rad. Wie die Hasen im Kessel wurden sie zusammengeschossen, ganz gleich, ob sie Hosen oder Röcke anhatten. »Damit sie nicht hecken, die Betzen«, sagte Grönhagen, als er eine große Frau mit schwarzen Haaren, die sich hinter dem grünen Johann bergen wollte, durch den Kopf schoss. Da sprang er von hinten zu, riss den Mann an seinem Barte zu Boden, drehte ihm die Arme auf den Rücken, und Gödigen Gustl band ihm die Daumen übereinander. Dann stellten sie ihn an eine Fuhre, und er musste zusehen, wie seine Mordgesellen unter die Erde kamen, und als das vorbei war, wurde er aufgehängt, ehe die Sonne unterging. Wenn nun auch derartige Begebenheiten mehr als nötig dazwischen kamen, die Kapelle wurde fertig bis auf den Schlussstein über der großen Türe, und darin war ein Kreuz eingehauen, das aus zwei übereinander liegenden Wolfsangeln gebildet war. Auch die Kirchhofsmauer wurde fertig, hoch und fest war sie, denn es lagen genug große Steine in der Heide herum. Und hinter die Mauer wurde ein Zaun aus spitzen Pfählen gemacht und Weißdornbüsche dazwischen gepflanzt und um die Mauer ein Graben gezogen, so tief, dass das Grundwasser herauskam, damit in der höchsten Not die Kapelle den Bauern als letzte Rettung dienen konnte. Am 18. Nebelung des Jahres 1632 wurde das erste Grab auf dem Kirchhofe gemacht. Und als der Prediger die Leichenrede hielt, waren alle Augen nass, auch die der Männer, denn die Wulfsbäuerin war es, die sie begruben. Sie hatte wohl ab und zu einen ihrer Anfälle gehabt, sah aber immer so frisch und rot aus, als fehlte ihr nichts, und bloß der Prediger wusste, wie es um sie stand, denn dem hatte sie sich anvertraut. Er sah blass und elend aus, als er am Abend in seiner Dönze bei der kleinen eisernen Öllampe saß, denn sein Herz, das sich bis dahin noch keinem Weibe zugewandt hatte, hatte immer schnell geschlagen, wenn er die Frau nur von Weitem sah. Aber mit keinem Blicke, geschweige denn mit einem Worte, hatte er sie merken lassen, wie es um ihn stand. Als Mieken kam und sagte, »Die Frau ist uns eben weggeblieben«, da war er wohl so weiß wie eine Wand, als er in die Dönze kam, und seine Hände beberten, als er ihr die Augen zudrückte, aber keiner sah ihm an, wie ihm zumute war. Als er am Abend nach der Beerdigung das Kirchenbuch auf den Tisch legte und die Gänsefeder in das schwere silberne Tintenfass steckte, das einer von der Bande des grünen Johann im Zwerchsack gehabt hatte, da fielen zwei Tränen auf das grobe Papier, auf das er mit seiner schönen Schrift die Worte hinsetzte: »AODNJ 1632, den 18. Novembris, wurde die Wulfsbäuerin und Ehefrau des Burvogtes Harm Wulf, Johanna Maria Elisabeth, gebürtige Neugebauerin des ausgetriebenen bayerischen Prädikatoris Bertoldi Neugebauri, ihren eheliche Tochter Allier bestattet. Selbige war eine Leuchte vor allen Weibern. Herr, gib ihr die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihr.« Als er einen Monat später darunter schrieb, sie starb desselbigen Tages, da der schwedische König Gustavus Adolphus, Gott habe ihn selig, bei der Stadt Lützen zu Tode gekommen ist, da fielen noch einmal zwei Tränen auf das Blatt.